Gespenst geht um in Deutschlands Wohnstuben. Frau C. Sie durchzieht deine vier Wände mit einem Hauch jener heiligen Vierfaltigkeit, welche dieses Land groß gemacht hat. Sparsamkeit, Sauberkeit, Ordentlichkeit und Geldgeilheit. Frau C. hat 1000 Gesichter. Bestimmt ist sie dir schon begegnet. Wenn nicht, sie wird dir noch begegnen. Keine Sorge. Und dann wirst du ängstlich durch deine Räume schleichen, nach dem Unsauberen suchen und es finden. Tage, ach, was sage ich. Nächtelang wirst du dich mit Stahlwolle schwemmen an Elektroherden zu schaffen machen. Bis zum Zusammenbruch wirst du den Staubsauger auf höchster Saugstufe heiß laufen lassen. Einen vollen Staubsaugerbeutel nach dem anderen wirst du zum Gemeinschaftsmüllcontainer bringen. Aber das, mein Freund, ist erst der Anfang. Sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter Mieter, wie der Müllcontainer sind auch die Altglas- und Altpapiertonnen bei normalem Müllanfall ausreichend. Es gibt aber Mieter im Hause, die oft der Überzeugung sind, dass die Papiertonne exklusiv für sie aufgestellt ist. Gewerblicher Abfall ist auf eigene Kosten zu beseitigen, nicht auf Kosten der Gemeinschaft. Jeder hat die Möglichkeit, erst gar nicht so viel Müll und Abfall nach Hause zu tragen. Umweltschutz beginnt in den eigenen vier Wänden und vor allem bei den täglichen Dingen. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Clara C. Da hast du's. Je mehr du putzt, desto mehr Schmutz wirst du entdecken. Hier noch ein Fleckchen, da noch ein Stäubchen. Und du wirst beginnen, die vollen Staubsaugerbeutel aufzuessen, um die Gemeinschaft zu entlasten. Aber das ist kurzsichtig gedacht. Was hineinkommt, muss auch wieder raus. Der Toilettenraum ist schmutzig. Das Toilettenbecken nicht mehr benutzbar, weil es anscheinend niemals gereinigt wurde. Die Räume sind in einem verwahrlosten Zustand. Jeder hat die Möglichkeit. Umweltschutz beginnt in den eigenen vier Wänden und vor allem bei den täglichen Dingen. Ja, ich schäme mich ja auch. Ich schrubb ja schon. Ich schrubbe und schrubbe. Ich schrubbe um mein Leben. Eimerweise schütte ich das Putzwasser, weil der Ausguss wegen Überbeanspruchung mittlerweile verstopft ist, direkt in den Hof. Mit dem Wasser ist sparsam umzugehen. Es ist so wenig wie möglich zu verschmutzen. Wenn wir der Unsauberkeit nicht wehren, wird unser übervolles Boot kentern in jenen riesigen Putzeimer voll Schmutzwasser, der unser Schicksal, unser Dasein, unsere Erde ist. Umweltschutz beginnt in den eigenen vier Wänden und vor allem bei den täglichen... Nein! Sehr verehrte Frau C., von meinem Küchenfenster liegt seit Wochen ein Haufen Bauschutt und Müll, der es mir unmöglich macht, das Fenster zu öffnen. Ich habe bereits mehrfach um dessen Beseitigung gebeten. Es wäre ohne weiteres möglich, den Schutt auf einem dafür ausgewiesenen Platz zu lagern. Inzwischen ist der Haufen so hoch, dass kein Licht mehr ins Küchenfenster einfällt. Wenn der Schutthaufen bis zum nächsten Ersten nicht verschwunden ist, werde ich geeignete Maßnahmen ergreifen, als da sind einstweilige Verfügungen, Petitionen, Prozesse, Protestdemonstrationen, Hungerstreiks. Was höre ich da? Du willst nichts als in Ruhe wohnen? Umweltschutz beginnt in den eigenen vier Wänden und vor allem bei den... Du willst das Thema wechseln. Hast keine Lust, dich weiter über Staub und Scheiße zu unterhalten. Ja, aber klar, klar, verdräng nur weiter. Was soll das heißen? Du brauchst keine Belehrung, sondern einen Rechtsanwalt. Ist ja gut, ich gehe ja schon. Aber vergiss nicht, Umweltschutz beginnt... Übrigens, ruhestörender Lärm ist auch ein Kündigungsgrund. Verschwinde! Hau ab! Ruhestörender Lärm ist zu vermeiden. Die Nachtruhe von 22 Uhr bis 7 Uhr ist einzuhalten. Wiederholte Zuwiderhandlungen berechtigen den Vermieter zur Kündigung ohne Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist. Warum kannst du dich nicht ein bisschen in die Hausgemeinschaft einfügen, wie das alle anderen Hausgenossen tun? Ah, du willst endlich wissen, wer ich bin und was ich von dir will? Gut, du sollst es erfahren. Mein Name ist C. Ich bin Frau C. in dir. Ich bin dein besseres Ich. Was? Und nicht so laut. Sehr geehrter Herr, nach der bereits mehrfach erfolgten Aufforderung, mit mir einen Termin zur Wohnungsbesichtigung zu vereinbaren, bitte ich Sie nunmehr, innerhalb von 8 Tagen mit mir unter meiner Telefonnummer einen Termin zu verabreden. Sollten Sie dieser Bitte nicht nachkommen, sieht sich die Eigentümerin gezwungen, rechtliche Mittel wie Rechtsanwälte, einstweilige Verfügungen, die Polizei, die Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Vereinten Nationen, den Bürgermeister und das Inkassobüro sofort einzuschalten. Mit freundlichen Grüßen, im Auftrag Frau C. Norma N. Was schreibst du denn da? Ah, die Unterlagen für den Rechtsanwalt. Ich finde ja, du solltest eher zum Psychiater gehen. Hey, hörst du mir denn gar nicht zu? Das ist sehr unklug, denn auch die ahnungsloseste und unfähigste Justiz wird am unbändigen Willen zum Anstand und zur Normalität nichts ändern können. Wo wären wir denn schon gelandet, wenn Eigentümer und ihre Vertreter nicht mehr nach dem Rechten sehen dürften? Du wirst Frau N. hineinlassen müssen. Eigentum verpflichtet zur Kontrolle. Mietverhältnisse verpflichten zur Sorgfalt. Die kann mich mal. So, so. Ich glaube, du bist irgendwie anal fixiert. Ah, vielleicht würde sie sogar. Aber nur mit einer Drahtbürste, damit du das nicht etwa angenehm findest und in Zukunft nicht einmal mehr deinen Arsch selber putzt. Sag mal, was willst du eigentlich? Ich will dir doch nur helfen. Du musst endlich mal lernen, dass Umweltschutz in den eigenen 4 Wänden gilt. Protokoll der Wohnungsbesichtigung. Gegen 11 Uhr erscheint Frau N. In ihrer Begleitung ihr Sohn. Frau N. besichtigte zunächst die Küche. Sie monierte lautstark den ungeputzten Zustand des Herdes, der Spüle und der Dusche. Die Schwere der ihr übertragenen Aufgabe, nach dem Rechten zu sehen, ermaß sich daran, dass ihr der Anblick von Spinnweben im Schlafzimmer einen Seufzer entlockte, dessen logische Fortsetzung in einem nahenden Nervenzusammenbruch bestand, als sie der Toilette ansichtig wurde. Nur der aufopfernden Unterstützung ihres Sohnes ist es zu verdanken, dass sie mir gerade noch die fristgerechte Kündigung zurufen konnte, bevor sie auf der Straße zusammenbrach und mit einem herbeigerufenen Putzmobil zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden musste. Protokolliert zur Kenntnisnahme durch Rechtsanwalt. Du hast natürlich kein Mitleid mit dieser tapferen Hauswartin. Hast du nicht den Hinken bemerkt? Sie ist vor Jahren von der Leiter gefallen, als zu entfernende Staubflocken sich plötzlich lösten und auf sie stürzten. Ist dir denn nicht aufgefallen, dass ihre Arme und Hände über und über vernarbt sind von Spritzern scharfer Putzmittel? Denn sie weiß, im Gegensatz zu dir, mein Lieber, dass Umweltschutz in den eigenen 4 Wänden... Setz dich wieder hin. Du brauchst gar nicht versuchen, die Stereoanlage einzuschalten. Mit Musik wirst du mich nicht mehr verscheuchen. Also... Frau N. hat in ihrem Leben von früh bis spät ohne Unterlass grundgereinigt und gewienert, gefeudelt und nach dem Rechten gesehen. Ihr täglich Brot hat sie im Schweiße ihres Angesichts erputzt und ersäubert. Und wofür? Dafür, dass du und deinesgleichen alle Grundreinigungen zunichte machen, indem sie den Schmutzpegel immer wieder ansteigen lassen, weil sie einfach nicht mitziehen in der großen Gemeinschaft der Sauberen und Anständigen. Deine Arroganz, mein Lieber, stinkt zum Himmel. Aber dieses Land ist schon mit ganz anderen Herausforderungen fertig geworden. Solche wie du, die meinen, dass Freiheit zügellos ist, werden zermalmt werden in einem großen Schredder und werden auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Puh, du bist ein harter Brocken. Aber auch du wirst noch lernen, wo in dieser Mietskaserne der Schrupper hängt. Sehr geehrter Herr, hiermit kündige ich Ihnen die obigen Räume. Diese Kündigung stützt sich auf den Paragraphen 15 Absatz 2 des Mietvertrags, schuldhafte Verletzung der Sorgfaltspflichten. Die Räume befinden sich in einem verwahrlosten Zustand. Die Objekte, Elektroherd, Abwaschbecken, Kühlschrank, sind vor Schmutz unbrauchbar geworden. Der Toilettenraum ist schmutzig, das Toilettenbecken nicht mehr benutzbar, da es anscheinend niemals gereinigt wurde. Hier liegt eine Gesundheitsgefährdung vor. Ich fordere Sie hiermit auf, die Räume in sauberem und vermietbarem Zustand herauszugeben. Die aufgezählten Objekte sind zu erneuern. Ich mache als Vermieterin von meinem Schadensersatzanspruch Gebrauch. Hochachtungsvoll, Clara C. Scheiße. Keine Verbalfäkalie, mein Lieber. Ja? Du entkommst der Sauberkeit und Ordnung nicht. Du wehrst dich, bäumst dich auf, versteifst dich in deinem Trotz und willst sogar mich, dein besseres Ich, deinen Schutzengel, hinauswerfen? Hey! Hey! Wen rufst du denn da an? Ha, das ist die Nummer von deinem Rechtsanwalt. Hey, was hast du vor? Öffentliche Sitzung des Amtsgerichts, Geschäftsnummer 11D33-92. In dem Rechtsstreit sind bei Aufruf erschienen die Klägerin und ihr Rechtsanwalt. Für den Beklagten sein Rechtsanwalt. Beklagtenvertreter rückt Verspätung. Klägerin trägt vor, dass die Kündigung deshalb erfolgt sei, weil die Wohnung stark verschmutzt und verwahrlost sei. Klägerin-Vertreter stellt den Antrag aus der Klageschrift. Beklagten-Vertreter stellt den Antrag aus dem Schriftsatz und beantragt Erklärungsfrist. Entschieden und verkündet am Schluss der Sitzung: Erstens, die Klage wird abgewiesen. Zweitens, die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. Drittens, das Urteil ist vollstreckbar. Ja, jetzt jubelst du. Aber du wirst noch um Gnade winseln, wenn du ganz allein von Schrubbern eingekreist als Dreck im Dreck sitzen bleibst. Mag die Justiz auch noch so irren, auch du wirst noch lernen, dass Recht Recht bleibt und unsauber bleibt unsauber. Was? Die Frau will dich nur rausschmeißen, um die Wohnung teurer vermieten zu können? Deine Verdächtigungen sind haltlos und gemein. Ist sie nicht so nett gewesen, jemandem wie dir die Räume zu überlassen? Hat sie dir nach dem Vertragsabschluss nicht gesagt, dass du es gut hast, weil du jung bist und voller Pläne? Hat sie dir nicht arglos alles Gute gewünscht? Und hat sie dir nicht damals einen neuen Warmwasserboiler einbauen lassen und dich gebeten, aber nur alle 2 Tage zu duschen, um Wasser zu sparen? Du hast doch ihre Briefe mit dem Aufkleber der UNESCO gesehen. Hilf mit, spare Wasser. Und du unterstellst einfach, dass sie nur stinkegeizig ist? Bei ihr zu Hause sind alle Möbel mit Decken verhüllt, um sie zu schonen. Die arme Frau besitzt 12 Mietshäuser mit etwa 200 Mietern. Trotzdem kann sie sich nicht mal alle 50 Jahre neue Möbel leisten. Oder wenigstens einen Möbelanstrich alle 30 Jahre. All ihr durch Möbelschonung erspartes Geld steckt sie in ihre 12 Mietshäuser, spendiert ihren Mietern alle 32 Jahre neue Warmwasserboiler, wenn die alten durchgerostet sind. Und alle 35 Jahre einen Neuanstrich des Flures. Ja, wenn der Putz von den Wänden fällt. Jetzt bleib doch mal hier, hör zu! Jetzt hör mir endlich zu, ich bin noch nicht fertig! Frau C. ist nur eine arme alte Eigentümerin, die sich Sorgen um das Gemeinwohl macht. Wenn sie nicht wachsam bleibt und nicht genug Geld verdient, hat dieses Haus, dieses Land bald keine Eigentümer mehr. Dann bräche das Chaos los und du und deinesgleichen würden ihre Terrorherrschaft des Schmutzes errichten und das Putzen würde bei Strafe verboten. Aber warte nur, dieses Land ist schon mit ganz anderen Herausforderungen fertig geworden. Einst wurden Orientalen in dieses Land geholt, um uns zu überfremden. Aber Frau C. und die Guten sorgten vor. Den Frauen gaben sie Beschäftigung als Putzfrau. Die Männer wurden Müllmann und Straßenkehrer. Und inzwischen wissen auch sie, was Sauberkeit heißt. Und vergeblich wirst du bei ihnen auf Verbrüderung im Schmutze hoffen. Hey, wenn du dich schon mal rasierst, mach wenigstens den Rasierapparat sauber. Wo willst du überhaupt hin? Glaub mir, mein Lieber, du hast keine Chance zu entkommen. Geh du nur zu deiner neuen Freundin, aber mich wirst du nicht los. Von mir kannst du dich nicht lösen. Ich bin der letzte Kern der Sauberkeit in dir. Deine letzte Hoffnung, bevor du hinweggekehrt wirst. Ja, geh nur, du. Aber ich werde da sein, wenn du mich brauchst. Ich werde da sein. Schatz, hast du dich hingesetzt? Hab ich vergessen. Ich hab dir doch schon 100-mal gesagt, du sollst dich hinsetzen. Das nächste Mal denke ich dran. Das sagst du jedes Mal. Dann häng doch ein Schild hin. Häng du doch ein Schild hin. Ich setze mich natürlich immer hin, wie du dir denken kannst. Nanu, was ist denn das? Du flüchtest ja gar nicht mehr zu deiner neuen Freundin. Du hast doch nicht etwa schon genug von ihr? Was höre ich da? Es gibt auch noch andere Frauen? Ach ja, die Kleine, die heute beim Frühstück da war. Reizende Person. Du hättest ihr nur nicht, Schowischwein, dass du bist, gleich den Abwasch überlassen sollen. Du hättest sie überhaupt nicht alleine lassen sollen in deiner Wohnung, nur um deine umweltverpestenden Zigaretten zu holen. Bella, bist du noch da? Oh mein Gott. Wie sieht's denn hier aus? Sie hatte ein Briefchen geschrieben. Süßer, ich habe bei der Gelegenheit ein bisschen aufgeräumt. Ich habe aber nur den absoluten Schrott weggeworfen. Sehen wir uns heute Abend? Ciao, deine Bella. Meine Briefe. Meine Papiere. Oh nein, mein Werkzeug. Siehst du nun? Verstehst du nun? Niemals entkommst du den Sauberen. Fliehen ist zwecklos. Meine Wollmütze! Ich werde doch wahnsinnig! Meine Bierdosensammlung, alles weg! Oh, ich gehe ins Wasser! Ja, auch das ist leider keine Lösung. Denn auch im Jenseits wird Frau C. auf dich warten. Und dann darfst du in alle Ewigkeit die goldenen Wände Walhalls wienern. Immer wieder von vorne. Immer wieder von oben bis unten. Ruhe! Ja, warum denn so aggressiv, mein Freund? Ruhe, habe ich gesagt! Oh, aber... Aber das kannst du doch nicht machen. Mich, dein besseres Ich. Ich bin doch nur dein Schutzengel. Nein, tu's nicht. Ich will dir doch nur helfen. Wie willst du denn ohne mich? Und nun die Meldungen. München. Gestern in den späten Morgenstunden hat ein als Schmutzfink einschlägig bekannter Mann sein besseres Ich mit der Fliegenpatsche erschlagen. Der Mörder wurde völlig verwahrlost in einer Mülltonne entdeckt, wohin er sich nach dem Verbrechen geflüchtet hatte. Über die Motive der Gewalttat schwieg er bisher beharrlich. Sie hörten Frau C. ist überall, von Kaspar Abukap. Mit Rufus Beck, Veronika von Quast, Michael Winter. Regie Dr. Marina Dietz. Produktion Bayerischer Rundfunk.